Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast in diesem Jahr 2011. Wir wollen heute einmal wieder die News des vergangenen Monats bzw. der vergangenen 5 Wochen besprechen. Denn im Gegensatz zu den sonstigen News-Podcasts erscheint dieser Podcast eine Woche später und das hat auch gute Gründe. Denn ich war einige Zeit im Ausland und wir wollten die Qualität des Podcasts nicht darunter leiden lassen und haben uns deshalb dazu entschieden, den Podcast eine Woche später zu veröffentlichen. Wir bitten dafür um Verständnis. Ja, mit dabei ist heute auch wie immer Marcel. Hallihallo. Und dann beginnen wir auch mal direkt wieder mit einigen Rezensionen, die wir auf iTunes bekommen haben. 2 Stück, da bedanke ich mich recht herzlich für die 5 Sterne. Dann machen wir weiter mit der Detective Conan Community. Da gab es ja wieder einige Geschehnisse, über die es hier zu berichten gilt. Zum einen im Wiki, da läuft die Sortierung der Bilder weiterhin. Da engagiert sich in letzter Zeit Chantre vor allem sehr stark. Und ich glaube, ich nerve damit jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr. Naja, ist aber wichtig. Und zudem ist APTX08 ein alter Benutzer, der ist jetzt wieder zurückgekehrt aus den Anfangsstunden des Wikis, wie man vielleicht auch an seinem Namen erkennen kann. 08 hatte sich 2008, also in den Anfangszeiten des Wikis, angemeldet und es hat jetzt wieder zu uns zurückgefunden. Da bin ich natürlich sehr froh drüber, dass wir auch mal so alte Benutzer wieder bei uns dabei haben. Ja, zudem hatte ich ja im letzten News-Podcast schon gesagt, dass Riku eventuell Administrator im Wiki werden könnte. Allerdings haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass er doch kein Administrator wird, da wir meinen, dass wir mit 3 Administratoren doch gut aufgestellt sind und demnach bleibt er jetzt weiterhin Kommissar und behält den Rang dann auch jetzt inne. Noch ein paar Ereignisse, die in Zukunft im Wiki stattfinden werden, und zwar ein Qualitätsoffensiven-Wochenende. Ich glaube, das ist schon das 7., wenn ich mich nicht ganz irre. Das findet vom 2. bis zum 5. September 2011 statt und da sind alle Benutzer natürlich herzlich dazu aufgerufen, alle Artikel zu verbessern. Wir werden uns da wieder zusammenschließen und dann alle Artikel versuchen, auf neuesten Stand zu heben, Rechtschreibfehler zu beheben und so weiter und so fort, was es eben alles an Kleinigkeiten zu tun gibt. Oder eben auch die Bilder zu kategorisieren, was ja derzeit, wie ich schon sagte, am Laufen ist. Und dann findet im Wiki noch der 6. Schreibwettbewerb statt, am 16. September bis zum 16. Oktober. Der ist ja immer ein halbjährliches Ereignis bei uns im Wiki. Und da habt ihr dann auch wieder die Möglichkeit, einen von 3 Detective Conan Bänden zu gewinnen, indem ihr daran teilnimmt und dann einen hohen Platz erreicht mit eurem Artikel, den ihr geschrieben habt. Wenn ihr dazu Hilfe braucht oder so weiter, könnt ihr mich natürlich gerne im Wiki anschreiben oder auch im Forum oder im Newsblog hier in den Kommentaren fragen, was man denn dafür machen muss. Ich werde auch im nächsten News-Podcast nochmal ein paar weitere Informationen dazu geben. Ja, ansonsten wurden noch ein paar Kapitelbilder in neuer Qualität hochgeladen. Da habe ich mal ein paar Bearbeitungsprogramme ausprobiert und dann die Qualität meiner Scans ein bisschen erhöht. Zudem wurden viele Artikel zu dem Filler-Dreiteiler, der neulich im Anime lief, beziehungsweise das waren die Episoden 603 bis 605. Wenn ich mich nicht ganz irre, das war der erste Filler-Dreiteiler, wer sich erinnert. Da wurden ganz viele Artikel von Kirara zu angelegt, der neuen Inspektorin bei uns. Die sind sehr gut und da kann ich auch nur jedem Fan mal empfehlen, da reinzuschauen. Aktuell bin ich wieder dabei, die aktuellen Kapitel ein bisschen zu aktualisieren. Da fehlen noch einige Handlungen. Ich werde mal schauen, was ich denn damit machen kann. Und natürlich ist auch Shuiji Akai seit einiger Zeit immer noch mein Projekt, mit dem ich mich beschäftige. Ja, soweit zum Wiki. Dann machen wir weiter mit dem Forum. Da steht jetzt das 4. User-Treffen bevor. Da weise ich mal lieber rechtzeitig darauf hin, bevor nachher wieder, wie beim letzten Mal, die Nachfrage sehr gering ist von unserer Hörerschaft hier bei Detective Conan News. Und zwar findet das 4. User-Treffen am 15. Oktober 2011 statt, anlässlich der Frankfurter Buchmesse in Frankfurt. Und da treffen wir uns um 11 Uhr vor dem Gelände der Frankfurter Buchmesse am Hammering Man. Das ist eigentlich kaum zu übersehen, wenn man am Eingang steht, da steht so eine große Figur. Und darunter treffen wir uns dann. Da werden auch sicherlich immens viele Benutzer aus dem Forum kommen. Und ja, die werde ich dann alle treffen und dann auch darüber berichten, dann hier wieder im News-Podcast. Oder eventuell machen wir noch einen speziellen Themenpodcast dazu, das werden wir dann sehen. Im Newsblog ist nicht viel Spannendes passiert, aber da wird auf jeden Fall noch sehr viel passieren. Beim Conancast ist im letzten Monat ein neuer Themenpodcast erschienen, das ist der 36. über Masumi Sera. In diesem Podcast könnt ihr dann auch gerne mal nochmal reinhören, wenn ihr da Informationen über Masumi Sera haben wollt. Dann würden wir jetzt eigentlich weitermachen mit dem deutschen Anime, aber da nichts passiert ist, verweisen wir hiermit nochmal auf eine Serie, die sehr interessant sein dürfte, nämlich auf die Serie Sherlock, die in den letzten Wochen im deutschen Fernsehen im Ersten lief. Und da hat Marcel noch ein paar genauere Informationen für euch. Genau, und zwar war das ein Dreiteiler Und es handelte sich um eine moderne Umsetzung der Sherlock-Holmes-Romane von Sir Arthur Conan Doyle. Und wie ja weithin bekannt ist, ist ja Sherlock Holmes eine sehr große Inspirationsquelle für Conan gewesen. Also Gosho Aoyama hat sich da vieler Sachen bedient, alleine schon dem Namen von Sir Arthur Conan Doyle. So heißt er denn Conan letztendlich. Oder auch viele Fälle haben Parallelen zu seinen Romanen. Und deswegen kann man die Serie auf jeden Fall sehr empfehlen. Sie ist auch wirklich eine gute Umsetzung, wie ich finde. Also sie spielt im London von heute. Und es ist leider eben nur ein Dreiteiler gewesen, wobei jetzt eine zweite Staffel in Produktion bereits ist in England. Und die wird im Herbst dieses Jahres gezeigt werden. Und ich habe auch gehört, dass sich die ARD schon die Rechte dafür gesichert hat für die zweite Staffel. Und dann können wir, denke ich, im nächsten Jahr schon damit rechnen im deutschen Fernsehen mit der zweiten Staffel. Quotentechnisch ist die Serie, glaube ich, auch gut angekommen. Also ich hatte da bei Quotenmeter gelesen. Also sie wurde ja immer nach Tatort ausgestrahlt und hatte natürlich entsprechend etwas schwächere Quoten als Tatort, weil es um 21:45 Uhr begann und dann eine Länge von 90 Minuten hatte jeweils. Aber dennoch war man sehr zufrieden mit den Quoten. Ich glaube, die lagen so um die 15% und Tatort ist immer so um 20% rum. Und auf jeden Fall kann man damit sagen, dass die Serie sehr erfolgreich lief. Und die Serie ist jetzt auch seit dem 8. August auf DVD und Blu-ray erhältlich. Also wer die jetzt nicht im Fernsehen gesehen hat, kann es dann noch nachholen, indem er sich die DVD oder die Blu-ray im Handel kauft. Oder indem er sich, so wie ich das machen werde, weil ich die Serie auch leider nicht gesehen habe, die Serie nachträglich nochmal anschaut. Die läuft nämlich auch im September nochmal auf 1 Festival, wer den Sender empfängt. Dann jeweils auch zur Primetime um 20:15 Uhr. Also dann würden wir jetzt eigentlich mit dem deutschen Manga weitermachen, aber da es da derzeit nichts zu berichten gibt, sondern erst im kommenden Monat wieder, machen wir jetzt gleich mal weiter mit dem japanischen Anime. Da verweisen wir kurz einmal auf die zweite Werbeepisode von Detective Conan vs. Wu. Die fand ich auch wieder sehr interessant, genauso wie die erste Episode ist, wenn ich mich recht dran erinnere, auch ein wenig länger, mit 8 Minuten so in etwa. Und ja, es erinnert mich so ein bisschen an den ersten Fall mit Yoko Okino und stellt natürlich wieder bestimmte Eigenschaften des Fernsehers Wu in den Vordergrund. Da kann man natürlich nicht sonderlich groß miträtseln, wenn man hier als Europäer eigentlich so gar nicht damit vertraut ist mit diesem Fernseher, sondern und den Fähigkeiten, die er sozusagen besitzt. Ja, toll fand ich natürlich, wie ich schon sagte, dass die Folge ein bisschen länger ist und auch, dass sie mal ein eigenes Ending hat, auch wenn das natürlich nicht ganz so interessant ist wie bei der Originalserie oder bei der Realfilmserie. Das ist auch schon das passende Stichwort. Dann machen wir weiter mit der Realfilmserie. Da sind ja im letzten Monat schon 5 Episoden zu erschienen. Ich habe jetzt leider nur die erste Episode der Realfilmserie gesehen, werde mir aber auf jeden Fall die anderen 4 Episoden und alle folgenden Episoden, die dann noch kommen werden, auf jeden Fall auch ansehen. Ich war von der ersten Folge sehr positiv überrascht, nachdem ich eigentlich schon ich habe mir ja den ersten Realfilm angesehen, beziehungsweise die ersten 10 Minuten davon, und habe dann abgebrochen, weil ich die Filme nicht sonderlich interessant fand und habe dann jetzt einfach mal aus Interesse in die Serie reingeguckt, weil die mir auch von Marcel positiv empfohlen wurde und war dann auch, wie ich schon sagte, sehr positiv überrascht und kann die Serie auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Der Fall ist sehr interessant, ist auch spannend gemacht mit so realen Charakteren, nicht nur mit diesen Anime-Charakteren. Ja, also insgesamt könnte ich der Folge 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben und muss auch hier an dieser Stelle nochmal das Ending hervorheben, das ich doch super interessant fand, das auch in voller Länge, soweit ich weiß, gezeigt wurde. Echt in ganzer Länge, also ich glaube, das ist wie bei Conan nur eine Strophe, oder? Also ich bin mir jetzt selbst nicht sicher, muss ich zugeben. Also der B-Teil wird auf jeden Fall nicht gezeigt. Also das ganze Lied ist es nicht, meines Wissens. Okay, dann nicht. Ja, also ich finde die Serie auch sehr gelungen, vor allem im Gegensatz zu den Realfilmen, die ich nicht so sehr gelungen fand, beziehungsweise auch zu sehr in die Länge gestreckt, beziehungsweise ich fand die Fälle auch etwas, ja, ich weiß nicht, so komisch irgendwie. Also sie waren nicht so klassisch in den Realfilmen, im Gegensatz zur Serie. Da sind die Fälle schon deutlich besser aufgebaut. Und dadurch, dass die jeweils nur eine Länge von 30 Minuten haben, die einzelnen Folgen, ist es auch nicht zu sehr in die Länge gestreckt und man kommt sehr schnell zur Fallaufklärung und dadurch bleibt die Spannung immer erhalten. Also die erste Episode würde ich auch mit 4 von 5 Detective Boys Abzeichen, sage ich mal jetzt so, bewerten. Das war ja das mit dem Mord am Kameramann. Also ich gehe jetzt mal ganz schnell durch die 5 Episoden. In der zweiten wurde dann ein Mord durch psychokinetische Kräfte sozusagen verübt. Und das war vor laufender Kamera in so einer Fernsehshow. Und da sollte eben Shinichi beweisen, ob es diese psychokinetischen Kräfte wirklich geben kann. Die fand ich sehr lustig, die Folge. Da war auch Kogoro mehr im Fokus. Der würde ich 3 von 5 Abzeichen geben. Die dritte Folge fand ich dann ziemlich schlecht. Also das war die erste Folge mit Eri. Da wurde ein Mord vor Gericht begangen. Und zwar hat dort Eri mit ihrem Finger auf einen Angeklagten gezeigt und so getan, als würde sie schießen, also dass ihr Finger eine Pistole wäre. Und ich fand die Episode deswegen schlecht, weil einerseits der Trick sehr vorhersehbar war, wie ich fand, und andererseits fand ich Eris Verhalten sehr unpassend. Also ich habe mich nicht so gefühlt, als wäre sie die Eri aus dem Manga. Und deswegen würde ich hier nur 1 von 5 Abzeichen geben. Die vierte Episode war dann wieder sehr lustig, da war wieder auch Kogoro dabei. Und da ging es um einen Mord auf einer Hochzeitsfeier. Und da würde ich 3 bis 4 von 5 Abzeichen geben, so. Und dann die fünfte Episode, die zuletzt ausgestrahlt wurde, da ging es um einen Mord an einem Filmproduzenten in dessen Villa. Und der hat seine Ehefrau betrogen. Und dann später wurde er vergiftet, als sie gemeinsam Tee getrunken haben. Also Shinichi und Ran waren dort bei ihm eingeladen. Und was hier interessant ist an der Episode, ist, dass die Ehefrau, wo man ja denken könnte, sie hat den Mord begangen, weil sie von seinem Betrug erfahren hat kurz davor. Aber sie erleidet eben kurz nach seinem Tod einen Schock und verliert daraufhin ihr Gedächtnis. Also das finde ich sehr interessant. Das gab es ja im Conan-Manga auch nicht so oft, Fälle, wo jemand das Gedächtnis verliert. Und für den Fall würde ich deswegen etwa 3 von 5 Abzeichen geben, weil ich ihn insgesamt nicht spektakulär finde und der Trick ist jetzt auch nicht großartig, aber es war ganz interessant mit dem Gedächtnisverlust. Ja, und ach so, das Ending-Lied, was du auch noch erwähnt hattest, Philipp, finde ich übrigens auch sehr gut. Der einzige Kritikpunkt, den ich da hätte, wäre, dass es eher zu einer Romanze passen würde als zu jetzt einem Mystery-Drama. Deswegen würde ich hier nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Wenn es jetzt ein Lied für eine Romanze oder so wäre, würde ich sogar 5 geben, denke ich. Ja, und insgesamt finde ich das Drama sehr gut. Jetzt nicht unbedingt exzellent, also ich habe schon bessere gesehen, aber technisch solide und die Fälle sind auch ganz gut umgesetzt. Ja, das macht Lust auf mehr. Ich bin mal gespannt, wie viele Episoden es da noch geben wird, genauso wie du. Und gehe dann jetzt auch gleich zu den richtigen Episoden über. Da gab es ja auch wieder einige interessante im Detective Conan Anime. Zum einen ging es ja los mit der Episode 622 und 623, der Notstand 252, mit einem Charakter, der ja auch nicht mehr allzu häufig in letzter Zeit auftrat, nämlich Subaru Okiya, der dann auch eine entscheidende Rolle in diesem Fall spielte. Das fand ich natürlich super interessant. Interessant war natürlich auch, dass das Erdbeben ausgelassen wurde. Das war natürlich jetzt aufgrund der Situation in Japan, die ja seit März 2011 anhält, teilweise auch zu erwarten. Ich hatte das im letzten News-Podcast ja auch schon gesagt, dass man da eventuell andere Szenen zeigen könnte. Das haben die auch sehr gut gemacht. Und man könnte ja glatt davon ausgehen, dass das so von Gosho Aoyama entworfen wurde. Also wer den Manga nicht kennt, der könnte glatt annehmen, dass das in echt auch so gelaufen war, wie es eben im Anime gelaufen ist. Das fand ich sehr gut. Hat mich jetzt nicht gestört, dass eben diese Szene ausgelassen wurde, auch wenn die anderen Handlungen dadurch ein wenig gestreckt wurden. Das ist aber kaum aufgefallen. Ja, insgesamt ein sehr solider Fall. Kann ich nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben und füge dann natürlich noch meine 5 von 5 Okiya-Brillen hinzu. Also perfekter Fall. Jeder Okiya-Fan sollte diesen Fall auf jeden Fall auch gesehen haben. Zumal auch das Ende einige interessante Spekulationen wieder bereithält. Da hier ja Subaru Okiya die Radarbrille benutzt von Conan, obwohl er eigentlich vorher noch nie so gesehen hat, dass Conan diese Radarbrille benutzt hat. Ja, ich fand die Episode auf jeden Fall auch sehr solide und vor allem spannend, weil ja diesmal Conan und Ei als Geiseln gehalten werden in diesem einverlassenen Haus und dadurch die Detective Boys auf sich allein gestellt sind, während sie sie befreien wollen. Und ja, Subaru Okiya taucht mal wieder auf als mysteriöser Charakter. Es ist ja schon fast ein Running Gag immer wieder, wenn er auftaucht und mysteriös reinguckt. Ja, mit der Radarbrille erfährt man wieder ein bisschen was über ihn. Aber ja, es geht insgesamt ein bisschen langsam voran mit ihm, muss ich sagen. Also seit er eingeführt wurde, sind die Hinweise immer sehr spärlich gesetzt worden. Aber das ist, denke ich, normal bei Conan. Also es war ja auch schon bei Wermut oder so früher in den Fällen. Und ich würde insgesamt 3 bis 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Machen wir dann gleich mal weiter mit der Episode 624. Das ist die Videonachricht der ersten Liebe. Und wie man aus dem Titel noch nicht so ganz schließen kann, geht es hier um die erste Liebe von Inspektor Chiba, der früher an der Tetan-Grundschule war und dort ein Mädchen kennengelernt hat, das er jetzt nach einiger Zeit wiederfinden möchte, wo ihm dann die Detective Boys unter die Arme greifen. Interessant für mich als Okia-Fan ist natürlich auch noch, dass Conan hier Ei anbietet oder das Ei erstmal mysteriöse Andeutung auf Subaru Okia macht, dass da ein mysteriöser Typ im Nachbarhaus wohnt und Conan ihr daraufhin sagt, dass sie doch in die Detektei ziehen könne, was Ei aber ablehnt. Also auch wieder interessant. Sonst hat das natürlich nicht viel mit Subaru Okia zu tun, sondern vielmehr mit der Liebe hier, die dann auch, wie ich schon im letzten Podcast sagte, oder im letzten News-Podcast sagte, bisher nicht wieder aufgetreten ist in der Serie, aber dennoch, nach der Episode bin ich mir sicher, dass sie wieder einen Platz finden wird. Vielleicht auch schon in den nächsten Kapiteln, wer weiß. Und ja, insgesamt ein durchschnittlicher Fall kann ich 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben, also eine sehr gute Umsetzung des Mangas. Soweit ich weiß, wurde hier kein Detail ausgelassen und kann man sich auf jeden Fall angucken. Vor allem natürlich, wenn man Fan des Inspektors ist oder der Polizisten insgesamt auch. Ja, ich finde den Fall auch sehr gelungen, also eine gelungene Umsetzung der Manga-Kapitel. Und es ist jetzt seit langem wieder mal ein Einteiler, also es gab in letzter Zeit nur Mehrteiler fast, seit Episode 602. Es ist der erste Einteiler und noch länger der erste Manga-Einteiler. An sich finde ich den Fall jetzt nicht gerade spektakulär, es geht eben nur darum, dieses eine Video zu finden, was Chibas erste Liebe ihm in der Schule hinterlassen hat. Was ich auch lustig finde, dass Chiba auch auf die Teitan-Grundschule ging. Das ist auch schön, dass Chiba mal ein bisschen Beachtung hier findet in dem Fall, weil er sonst eher wirklich ein Nebencharakter ist. Ja, der Fall ist jetzt eben nicht spektakulär, aber er hebt sich eben insofern hervor, dass es kein üblicher Mordfall ist. Und dadurch, dass es nur ein Einteiler ist, ist das Ganze auch nicht so gestreckt und man kommt relativ schnell zur Fallaufklärung. Ich gebe dementsprechend auch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also jetzt kein großartiger Fall, aber recht unterhaltsam und mal was Schönes, ein bisschen Hintergrundwissen zu erfahren über Chiba. Ja, was man hier noch anmerken könnte, ist natürlich, dass auch Sumiko Kobayashi auf die gleiche Schule ging wie Inspektor Chiba und dort, soweit ich noch das noch in Erinnerung habe, 2 Klassen über ihm war und die beiden sich daher auch schon aus der Grundschulzeit kennen könnten. Vielleicht gibt es ja noch einen interessanten Fall dazu. Ja, stimmt, der Kumayashi und Shiratori kamen jetzt auch vor in der Episode. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wann es die nächste Episode, beziehungsweise erstmal kommen ja die nächsten Kapitel, zu Sato und Takagis Beziehung geben wird. Da hat ja Gofu Aoyama auch was angekündigt in seinem Interview. Ja, da bin ich auch gespannt. Sato ist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten, wenn man sich daran erinnern möchte. Das war jetzt in dem Fall, der auch schon im deutschen Manga erhältlich ist, in diesem mit der Zitrone, wenn ich das mal so sagen darf, und diesem, Ach also mit so, dem Happy der White White Day Day, Fall. genau. Ja, da kam sie das letzte Mal vor und wurde seitdem auch nicht wieder erwähnt. Dann machen wir direkt mal weiter mit den nächsten Episoden, die ich beide leider noch nicht gesehen habe. Das ist die Episode 625 und 626, der OP-Saal der Schreie, Teil 1 und Teil 2. Da muss ich gleich mal zu anmerken. Also ich habe die gesehen. Und am Anfang von Episode 625 erzählt ja Ran Sonoko von Shinichis Geständnis in London. Und da fand ich diese Wiederholung vom London-Fall, also von diesem Geständnis, ein bisschen nervig, weil es auch wieder in voller Länge gezeigt wurde. Also ich glaube, eine Minute oder vielleicht sogar eine gute Minute von der Episode ging davon, ja, fast verschwendet, würde ich sagen. Und was ich schön fand währenddessen, ist, dass es eine kleine Anspielung gab, auch am Anfang der Episode. Also es geht ja um so ein Fest auf der Baker-Universität, wo auch Kogoro anwesend ist und eine Rede hält. Und da sieht man eben auf dem Fest so einen Cosplayer, der sich als Kira verkleidet hat. Also dieser eine Charakter aus dem dreiteiligen Anime-Original, was Philipp vorhin auch erwähnt hat, von Ah, Episode interessant. 605. Werde ich Also mal das darauf fand ich ganz. achten. Genau. Also es ist schön, wenn man immer so kleine Details entdeckt, so in den Hintergründen und so. Ja, sonst ist es ein eigentlich guter Fall mit auch düsterer Stimmung. Es geht eben um einen Mord in einem OP-Raum, also in einem Horror-OP-Raum, wie schon der Titel vermuten lässt. Und zwar bittet dort ein Student, der mit einer Gruppe von Studenten ein Geisterhaus sozusagen aufgebaut hat in der Universität, ran, Sonoko und Connen, dazu, dieses Geisterhaus eben mal auszuprobieren, um zu sehen, ob es authentisch wirkt, weil Ran eben Erfahrung hat bei Tatorten und ihren Vater immer begleitet. Und dort gehen sie eben durch dieses Geisterhaus, durch dieses Krankenhaus, also es ist so ein Krankenhaus, Geisterhaus, reimt sich. Und dort gehen sie eben durch so einen OP-Saal und dort liegt auf so einem Operationstisch eine Person, die gerade operiert wird, und als sie dran vorbeigehen an diesem Operationstisch, spritzt eben eine Blutfontäne aus dieser Person raus. Wie sie dann kurz darauf feststellen müssen, es ist eben nicht nur eine Showeinlage, sondern die Person ist wirklich tot. Der Fall ist an sich ganz gut präsentiert, ist auch mal was anderes, aber ansonsten gibt es die üblichen drei Verdächtigen und einen Toten eben, einen Mord. Und was ich noch ganz gut fand und erwähnen würde, ist, dass es in der zweiten Episode einen ganz guten Musikeinsatz gibt. Ich glaube, das war irgendein Thema von der Organisation, was da gespielt wurde. Das fand ich sehr gut. Und ich würde der Episode, beziehungsweise dem Zweiteiler, 3 bis 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Ah, interessant. Da werde ich mir die Episoden auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Hatte ich ja so oder so schon vor. Bin nur aufgrund meiner Abwesenheit noch nicht dazu gekommen. Genauso habe ich auch die nächste Episode, über die wir jetzt sprechen wollen, auch noch nicht gesehen. Das ist nämlich die zweite Episode zur Serie Magic Kaito. Kaito Kids betriebsames Date. Genau, das ist ja eine Umsetzung aus Goshos früherer Serie Magic Kaito, wo es ja um den berühmten Meisterdieb Kaito Kid geht, der auch in Conan ab und zu auftritt, allerdings nur als Nebencharakter und auch in den Kinofilmen. Und ich fand die zweite Episode, wie schon die erste, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und es gab auch da sehr viele Anspielungen auf Detektiv Conan, weil es ja eben auch jetzt auf dem Conan-Sendeplatz läuft für 2 Wochen. Also zum einen gibt es da zum Beispiel Kamen Jaiba als Charakter, der in Conan auch vorkommt, zum Beispiel im Fernsehen oder im Kino. Dann lädt eben Aoko, also Kaitos Schulfreundin, ihn auf ein Date ein ins Tropical Land, wo ja Shinichi und Ran auch schon sozusagen ein Date hatten, wenn man es so nennen will. Und dann sind im Tropical Land, also ähnlich wie in dieser Episode zuletzt mit Kira, sind diesmal Mitsuhiko, Genta, Ayumi und Ai zu sehen, von hinten allerdings. Aber das fand ich auch sehr interessant, dass da Conan-Charaktere in so einer Kid-Folge zu sehen sind. Ja, ansonsten ist der Handlungsverlauf sehr schnell und dadurch bleibt es immer spannend und es wird eigentlich nie langweilig. Also es gibt ein paar schnelle Fahrten mit dem Auto oder wo Kaito Kid mit seinem Hängegleiter fliegt. Der erste Teil jetzt erzielt auch eine sehr gute Einschaltquote von 9,4%. Also Conan liegt ja im Moment vielleicht so durchschnittlich um die 8%. Da könnte man dann auch, denke ich, gut eine Fortsetzung vielleicht der Serie erwarten. Vielleicht im nächsten Jahr. Nur der Zeichenstil, finde ich, hätte wieder ein bisschen besser sein können. Also man merkt schon, dass der. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei Conan, aber er wirkt irgendwie so ein bisschen schneller gezeichnet alles. Also mir gefällt es nicht ganz so gut wie der Zeichenstil von Conan. Aber ich würde der Episode trotzdem 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Oder fast, ich würde eher sagen, Kid Monocle. Ja, und ich finde es eine gute Umsetzung von dem Manga-Fall, den ich auch schon gelesen hatte. War zu der Episode auch schon das neue Opening und das neue Ending zu sehen? Ja, die waren zu sehen. Also das Opening von Garnet Quill, Misty Mystery, und das Ending Pilgrim von Beast hatten ja zu der Episode gestartet. Allerdings hatte das Ending Pilgrim gar keine Animation, also es bestand ausschließlich aus den Rückblenden auf die Episode. Und auch das Opening Misty Mystery von Garnet Quill hatte zwar Animation, allerdings keine neue. Also es wurden nur aus vorherigen Openings irgendwelche Szenen zusammengeschnitten und dadurch hat das Ganze nicht so ganz gepasst zur Musik. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nur so ist, weil es eben Kaito Kid-Episoden sind, also nicht zum Conan-Anime-Episoden, so dass es vielleicht ab Episode 627 dann neue Animationen gibt zum Opening. Wobei ich jetzt beim Ending währenddessen denke, dass es da wahrscheinlich doch nur bei den Rückblenden bleibt, weil das Ending nur bis Episode 628 angekündigt ist, also nur für den August. Und das war ja jetzt nebenbei erwähnt auch schon beim sechsten Opening der Serie, so bei Girigiri, dass da keine neuen Animationen verwendet wurden, was ja auch ein Opening von Beast war. Und es war auch bei dem nächsten Opening von Beast, Moment, wie hieß es? Shodo, genau. Da wurden auch keine neuen Animationen verwendet. Ach so, wenn ich jetzt die Lieder bewerten würde, dann würde ich dem Opening 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben, weil ich es ein bisschen modern geraten finde. Und ansonsten ist es aber solide von Garnet Quo. Und dem Ending würde ich ganze 5 geben. Das finde ich wirklich ausgezeichnet und das ist mein persönlicher Favorit jetzt geworden von den Endings. Ja, davor war es Hello, Mr. Majestaday. Oh, bin ich mal gespannt. Ich mag auch Hello Mr. Majestaday sehr stark und bin dann mal gespannt, ob dann auch dieses neue das neue Ending hier den Spitzenplatz einnehmen wird bei mir. Werde ich dann meine Kommentare dazu im nächsten News-Podcast zu abgeben, wenn ich dann die Episoden auch geschaut habe, wo das Ending dann vorkam. Beziehungsweise auch das Opening. Ist natürlich auch immer alles eine Frage des Geschmacks. Also jeder hat natürlich einen anderen Geschmack. Ich mag rockige Lieder sehr gerne. Bei modernen Liedern kommt es immer sehr drauf an. Also da mag ich Garnet Quo oder 100% Free als Band sehr gerne. Aber Chaos, Chaos, Chaos zum Beispiel mochte ich jetzt nicht so gut leiden mit dem letzten Opening und dem ersten, was sie jetzt produziert hatten. Ach so, ich dachte, weil wir jetzt beide Hello Mr. Yesterday mochten, könnte das eventuell Übereinstimmung geben. Aber ich fand auch zum Beispiel Teardrops, fand ich sehr klasse und würde es auch zu meinen Lieblingsopenings zählen, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit den Episodenplänen für den August und Anfang September. Da sind schon einige Informationen bekannt. Genau, also jetzt im August haben wir ja den Kaito Kid Monat. Also es wurde ja in Japan das Kaito Kid Sommerfest getauft, dieser Monat, weil es eben noch im Sommer ist, der August. Und wir hatten jetzt am 6. August die zweite Episode zum Magic Kaito Anime, Kaito Kids Betriebsames Date. Und jetzt ist am 13. August die dritte Episode gelaufen. Der Prinzessin gefällt Magie. Und die setzen beide eben Kapitel aus dem Kaito Kid Manga um, anstatt wie üblich aus dem Conan Manga, weil es eben auch eine eigenständige Serie ist. Diese Magic Kaito Episoden, also die gehören nicht direkt zu Conan, sind deswegen auch nicht in der Zählweise bei irgendwie 620, sondern das sind jetzt die Episoden 2 und 3 zu Magic Kaito. Und danach geht es am 20. und 27. August weiter mit einem Zweiteiler. Dann allerdings wieder zu Conan, allerdings weiterhin mit Kaito Kid auch. Denn da wird der Kaito Kid Fall aus Band 70 umgesetzt, wo es um den Schatz Ryomas geht. Ja, im Kampf um den Schatz Ryomas, da geht es natürlich wieder darum, dass Kaito Kid etwas stehlen will. Hierbei handelt es sich diesmal um Gegenstände aus dem Suzuki Museum, wo natürlich auch wieder Jirokichi Suzuki mit dabei ist und dann natürlich das Museum hermetisch abriegelt und alles Mögliche unternimmt, damit Kaito Kid da auf jeden Fall keine Gegenstände klauen kann. Unterschied hierbei ist aber, dass hier Kaito Kid etwas zurückbringen will, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das hat dann auch noch etwas mit Regen zu tun. Das erwähnt er in seinem Ankündigungsschreiben. Ich will ja aber noch nicht alles verraten, damit euch die Spannung natürlich erhalten bleibt. Interessant ist hier natürlich, dass es wieder mal eine Fortsetzung der Handlung rund um Kaito Kid gibt. Da wird nämlich eine besondere Person erwähnt, bei der es sich auch um Kaito Kids Mutter eventuell handeln könnte. Da bin ich mal gespannt, was dann in der Zukunft noch kommen wird. Ja, dann wurde auch schon für den September ein Zweiteiler angekündigt, und zwar ein Anime-Original. Allerdings ist diese Information noch nicht offiziell bestätigt und deswegen jetzt unter Vorbehalt. Also am 3. September läuft dann Episode 629 und am 10. September folgt dann Episode 630. Und das ist ein Anime-Original-Zweiler mit dem Titel Die Aufnahme, also der Fall um die Aufnahme des Promotional Videos. Und ich denke, wir dürfen gespannt sein, weil die Anime-Original-Zweiteiler sind ja in der Regel besser als die Anime-Original-Einteiler. Und vor allem Dreiteiler sind natürlich immer gelungen, aber ein Zweiteiler, denke ich, könnte auch ganz gut werden. Ja, es gab ja schon seit rund einem halben Jahr keinen Filler mehr. Das letzte Mal war es ja im Februar der Fall, als es die Konfrontation im Gericht gab mit Sumiko Kobayashi, wer sich noch erinnert. ist das schon lange, lange her. Bin ich auch mal jetzt wieder gespannt auf den nächsten Filler, der jetzt kommt, auch wenn ich eigentlich so kein Fan von Fillern bin. Gut, dann machen wir gleich mal weiter mit dem japanischen Manga. Da sind ja wieder einige neue Kapitel erschienen. Insgesamt vier, im Gegensatz zu den fünf Anime-Episoden. Und zwar ist das so, weil es hier eine einwöchige Pause gab. Ich habe jetzt leider nur die ersten beiden dieser vier Kapitel gelesen. Das sind die Kapitel 783 und 784. Darin wird der Fall auch genauso solide fortgesetzt, wie er schon begonnen wurde. Und ich fand es natürlich wieder interessant, dass jetzt hier die drei Polizisten aus der Nagano-Präfektur mit dabei waren, wenn ich sie beim Namen nennen darf, sind das Yui, Kansuke und Takagi. Und ja, das fand ich doch sehr interessant, dass sie dabei sind, wenn auch nur über Telefon. Aber dann war es doch interessant, auch mit diesem Trick, wie denn die Morde begangen worden sein könnten. Und ich hatte ja auch im letzten News-Podcast schon gesagt, dass ich mir da eventuell weitere Hinweise wünschen würde. Und die kamen dann auch, und ich habe da jetzt auch einige Spekulationen, habe den Fall leider noch nicht zu Ende gelesen, bis auf eine ganz entscheidende Stelle, die ich mir dann doch schon angesehen habe, im sechsten Kapitel dieses Falls. Und ja, meine bisherige Beurteilung bleibt bei 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Oder Heiji-Mützen, wenn man das auch so sagen kann. Und ich bin dann mal gespannt, ob dann diese beiden letzten Kapitel dann noch eine Änderung hervorrufen könnten. Ich werde dann auch im nächsten News-Podcast noch was dazu sagen. Ja, auf jeden Fall eine sehr solide Fortsetzung des Falls. Und ich denke, du hast alle sechs Kapitel zu diesem Fall gelesen, oder? Genau, ja, ich habe den Fall gelesen, ist jetzt wieder ein bisschen her. Also ich finde den Fall sehr gelungen als Sechsteiler mit Heiji und Kasua. Allerdings fand ich den Auftritt von Yamato und Morphy, also diesen beiden Inspektoren aus der Präfektur Nagano, im Endeffekt doch etwas enttäuschend, weil sie nur in zwei Kapiteln kurz aufgetreten sind und ja, dann vernachlässigt wurden. Also sie sind danach nicht mehr wiedergekommen im Fall. Aber trotzdem fand ich schön, dass sie mal wieder zu sehen waren. Dann gab es ja am Ende noch Kasuas Geständnis, wo sie ja immerhin den Mut hatte, Heiji ihre Liebe zu gestehen. Also ohne zu viel dazu zu spoilern. Ich war dann doch aber etwas enttäuscht davon. Aber mal sehen, vielleicht greift das jetzt Gosho im nächsten Fall nach der Kidpause nochmal auf und bringt dazu noch was, was ich zwar nicht glaube, aber es wäre ganz schön. Fände ich auch sehr unwahrscheinlich, dass jetzt noch ein Fall mit Heiji und Kasua kommt. Das ist ja eigentlich praktisch in letzter Zeit so gewesen, dass da immer einer pro Jahr kam und ich könnte mir noch gut vorstellen, dass da vielleicht nächstes Jahr was zu kommt. Vielleicht nicht wieder so spät, sondern vielleicht auch schon mal im April oder so. Also Ja, denke ich auch, dass da noch was zu kommt. Den Fall insgesamt fand ich gut verständlich und auch sehr nett aufgebaut. Das Motiv fand ich diesmal auch ziemlich gelungen. Und auch, dass es eben mehr Verdächtige gibt diesmal anstatt der üblichen drei und mehrere Morde und man weiß nicht so genau, ob es bei allen der gleiche Täter ist oder wie die genau zusammenhängen. Und auch der Trick mit dieser optischen Täuschung, dass dem Sohn eben ein größeres Stück Baumkuchen da vorgetäuscht wurde, fand ich sehr gelungen und gleichzeitig auch einfach, also insgesamt raffiniert. Also ich würde dann insgesamt ebenso wie du 4 von 5 Heiji-Mützen geben. gut, dann haben wir jetzt hier noch kurz eine Vorschau auf die kommenden Kapitel. Da ist nämlich schon wieder einiges bekannt geworden. Und zwar wird es in den beiden kommenden Wochen, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, am kommenden Mittwoch und am Mittwoch danach, also am 14. August und am 21. August, jeweils ein Kapitel zur Serie Magic Kaito, also zum Manga geben. Das wird dann auch gleichzeitig natürlich jetzt parallel zum Anime erscheinen. Bin ich mal gespannt, worum es denn in diesen Kapiteln gehen wird. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch kein neues Kapitel zu Detective Conan. Die Serie wird dann gemäß der Pause jetzt erst am 31. August fortgesetzt werden. Bin ich mal auch mal gespannt, was es dann da für einen neuen Fall gibt. Vielleicht macht Aoyama das hier dann ja genauso wie im Anime, dass er dann erst neue Kapitel zu Kaito Kid bringt und dann noch einen Fall mit Kaito Kid im Detective Conan Manga anschließt, was ich aber auch nicht sehr begrüßen würde, da ich einfach kein Fan von Kaito Kid bin. Würde mich dann schon doch eher darüber freuen, wenn vielleicht das FBI oder auch Sera mal wieder mit dabei sein könnte. Ja, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht und ich hoffe auch nicht, dass jetzt Gosho Aoyama nach den zwei neuen Kid-Kapiteln noch einen Dreiteiler oder so im Conan-Manga anfangen wird. Ich denke einfach, es wird weitergehen mit den normalen Fällen. Und worauf ich gespannt bin, ist, ob das jetzt ein Zweiteiler wird, also ein zusammenhängender Fall mit den zwei neuen Kid-Kapiteln, oder ob das zwei einzelne Handlungen werden. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt und ich werde die auch auf jeden Fall mir anschauen. Okay, wo wir dann gerade schon beim Manga sind, da wurde auch noch eine neue Liste veröffentlicht der meistverdienenden Mangaka in Japan. Also Mangaka sind ja die Zeichner von Manga, wer das nicht weiß. Und da wurde Gosho Aoyama auf Platz 16 gelistet mit seinem Werk De Detective Conan oder Detektiv Conan, Metante Conan. Ja, und zwar hat Gosho Aoyama, also mit seinem repräsentativen Wert Conan, über 3 Millionen verkaufte Manga-Bände geschafft seit Januar 2010, also bis heute, so geht die Statistik. Und ja, gelistet sind eben die 50 erfolgreichsten Mangakas nach Verkaufszahlen. Und auf Platz 1 ist Eiichiro Oda mit seiner Serie One Piece. Auf Platz 2 ist Masashi Kishimoto mit Naruto. Und ja, Conan ist eben auf dem 16. Platz. Gut, dann käme jetzt eigentlich unser Blick in die Glaskugel, aber den haben wir jetzt eigentlich schon so mitten hier im Podcast verbraten und ihr findet dann da überall immer wieder ein paar Blicke in die Glaskugeln, wenn man so will. Könnt ihr ja mal den ganzen Podcast anhören, wenn ihr nur auf dieses Thema hier fixiert seid. Dann haben wir noch eine ganz neue News reinbekommen und zwar soll die Serie Detective Conan, alias Case Closed, ab dem 21. August wieder in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt werden. Ja, allerdings nur in einer relativ kleinen Region, und zwar im Raum Los Angeles, auf einem unabhängigen kleineren Sender, der viele asiatische Sendungen zeigt. Und andererseits ist es auch nur die, also ist jetzt vielleicht komisch gesagt, nur, es ist nur die untertitelte japanische Fassung, also nicht die englisch gedubbte. Was natürlich vielleicht für einige vorteilig ist, weil viele die englische Fassung nicht so sehr mögen, weil es da einerseits Unzufriedenheiten gibt mit den Synchronsprechern und andererseits wurden die ganzen Namen angepasst. Also Jimmy Kudo ist Shinichi Kudo und so. Die Namen wurden alle angepasst ins Englische. Naja, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn es sowas für Deutschland geben würde, wenn es so einen kleinen Sender gäbe für Anime, wo es meinetwegen auch nur mit Untertiteln laufen würde. Also das wäre auf jeden Fall schon was Schönes, finde ich. Da gab es ja auch in letzter Zeit Spekulationen dazu, dass vielleicht Viva jetzt Detective Conan ausstrahlen könnte, beziehungsweise Viva hat bekannt gegeben, dass Detective Conan in die engere Auswahl gekommen ist zu weiteren Anime-Serien, die sie eventuell ausstrahlen wollen. Sie strahlen ja derzeit, wie wir auch schon im News-Podcast berichtet hatten, zwei Serien aus, wovon dann eine der beiden, soweit ich weiß, in einiger Zeit enden wird und dann braucht man natürlich eine Nachfolgeserie, damit man die Serie nicht wiederholen muss. Und dann suchen sie eben eine neue Serie und da soll jetzt Detective Conan angeblich in die engere Auswahl gekommen sein. Ich bin immer gespannt, was dann damit passieren wird. Gibt da auch auf Facebook sehr viele Initiativen zu, die dann bei Viva immer mal anrufen und nachfragen und so weiter und so fort. Also da halten wir euch auch auf dem Laufenden, wenn da etwas kommen sollte, dann lest ihr das natürlich bei uns im Newsblog oder hört es hier dann auch später im Conancast zu. Okay, dann geht es jetzt weiter mit einem kleinen Outro, das vielleicht ältere Hörer hier unter euch noch kennen dürften oder Hörer, die die alten Podcast-Episoden noch angehört haben. Da gab es immer ein sogenanntes Outro, in dem wir ein bisschen abseits des der Geschehnisse sprechen. Das will ich dieses Mal auch wieder in den News-Podcast einbinden und zwar aus aktuellem Anlass. Und zwar war ich, wie ich ja schon am Anfang des Podcasts oder des ganzen Podcasts über gesagt habe, im Urlaub und das war in Frankreich. Da habe ich dann natürlich, wie es so ist, auch wieder nach Detective Conan Ausschau gehalten und mal geguckt, wo es denn so Detective Conan Bände und so weiter und so fort gibt. Ich hatte ja einmal schon aus meinem Besuch, aus einem früheren Besuch in Straßburg, hatte ich mir damals schon die Bände 1 und 61 gekauft, den Band 1, weil ich damals, ja, den Band mit dem ersten Manga-Band auf Deutsch vergleichen wollte und ich habe den ja auch schon auf Englisch und wollte das dann einfach mal vergleichen und das ist, da bietet sich der erste Manga-Band natürlich immer sehr stark an, weil es den einfach in jedem Land gibt. Zum Beispiel in Amerika gibt es ja den Band 60 oder so noch gar nicht. Von daher, den Band 61 habe ich mir damals gekauft, weil natürlich Subaru Ocular drin vorkam, habe dann damals aber auch nicht genauer reingeschaut. Jetzt habe ich mir wieder zwei neue Bände gekauft, das ist der Band 37 und der Band 60. Der Band 37, weil es dort ja das legendäre Treffen zwischen Akai und Ranmuri gab. Und natürlich Band 60, weil das der erste Auftritt von Subaru Ocular war. Eigentlich wollte ich mir auch noch Band 64 kaufen, aber den gab es dort leider nicht. Genauso wie auch den Fall mit der Busentführung, die ich dort verzweifelt gesucht hatte. Also ich fange mal ganz am Anfang an. Es gibt eigentlich ja in Frankreich, sind ja Anime und Manga sehr stark verbreitet. Viel stärker hier als hier in Deutschland. Da findet man auch im Fernsehen schon etliche Sendungen dazu. Und wenn man in den normalen Buchhandel reingeht, findet man dort eigentlich auch überall immer Manga. Also das ist unglaublich, wenn man es mir als deutscher Fan so vergleicht. Ja, die Messen sind dann, glaube ich, auch deutlich besser besucht, nicht? Die Anime- und Manga-Messen. Ja, genau, soweit ich weiß, ist die Messe in Paris auch die größte europäische Con, wenn man das so sieht. Worüber ich dann aber doch sehr enttäuscht war, also ich war in diversen Läden drin und da gab es auch Manga, aber ganz viele Serien, wie zum Beispiel Detective Conan, die fehlten fast überall. Also, wenn man dort nach Black Butler oder Bakuman oder Death Note gesucht hat oder One Piece, Naruto, die hat man dort überall gefunden. Und einzig Detective Conan oder so andere Serien, die so ein bisschen abseits sind, die gab es eigentlich so gut wie gar nicht. Ich nehme mal an, dass das deswegen so ist, weil die ganzen Serien auch im Jump veröffentlicht wurden und dann eben die Sunday, ja, die kommen wahrscheinlich auch in Japan dann nicht so gut an. Ist natürlich hier auch in Deutschland ähnlich, dass dann eher so brutalere oder Battle-Manga hier besser ankommen. Ich habe dann in einem größeren Supermarkt oder in einem größten, ist ja kein Supermarkt, in einem größeren Geschäft, das kann ich auch mal Werbung für machen, weil mich das sehr positiv überrascht hat, Fnac, wer es kennt. Dort gab es dann ja einige Bände zu Detective Conan, wie ich schon sagte, die sind dann auch für alle, die es interessiert, kriege ich bestimmt wieder Rückfragen, weil ich das hier nicht sage. Die kosten 6,75 € pro Band, beziehungsweise ältere Bände, die kosten 6,25 € oder einige ältere Bände, das ist immer irgendwie unterschiedlich zwischen 6,25 und 6,75, so in etwa. Also wir in Deutschland sind ja mit unseren 5 € doch noch recht gut dabei, wenn ich das mal so sagen darf, beziehungsweise, ja, die sind ja in letzter Zeit auch ein bisschen teurer geworden. Ja, ich habe dann auch mal ein bisschen stärker jetzt in die Bände reingeguckt und was mich natürlich überrascht hat, war, dass am Ende eines jeden Bandes noch so irgendwelche Zusatzinformationen stehen. Also es gibt ja bei uns immer dieses Detektivlexikon und danach kommen dann noch irgendwelche Extrahandlungen, zum Beispiel bei Band 7 und, nee, das ist Band 60 hier. Da ist hinten noch so ein kleiner Text dazu zwischen Detective Conan versus Lupin, dem dritten. Da wurde dann die Geschichte dazu erzählt und die Handlung und so weiter. Also da gibt sich der Publisher doch sehr starke Mühe. Und da sind natürlich auch die Werbeanzeigen und so weiter noch da hinten drin. Also sehr interessant. Und ja, in Band 37, da gab es noch so eine Analyse über die Orte, die in Detective Conan vorkommen. Also die ganzen Präfekturen und so weiter und so fort. Und es gibt auch einige Bilder dazu, also Fanarts, die da eingeschickt wurden und die wurden dann da hinten veröffentlicht. Das gibt's ja in deutschen Mangas teilweise auch, aber auch eher selten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es klingt auf jeden Fall alles sehr nett. Also da geben die sich wohl sehr viel Mühe in Frankreich, die Verlage. Und was ich jetzt auch sehr schön finde, dass in Frankreich die Manga- und Anime-Szene beliebter ist und verbreiteter. Das finde ich auch insofern gut, weil ich mir zufällig auch letzte Woche also eine japanische Serie geholt habe aus einem Manga, die es allerdings nicht nach Deutschland geschafft hat, sondern nur nach Frankreich. Und da habe ich mir jetzt auch letzte Woche den ersten Band von geholt, allerdings auf Französisch eben. Ja, ist natürlich immer sehr vorteilhaft, wenn man auch Französisch kann, dann in diesem Fall. Ich habe mir dann übrigens auch noch weil ich eigentlich dachte, dass es keinen Detective Conan gibt und ich das erst an einem der letzten Tage dort gefunden habe, habe ich mir davor noch einen Band zu Death Note gekauft, wo ich auch schon einmal einen Band aus, ich glaube, Norwegen war das mitgebracht habe. Das ist dann so eigentlich mein Ausweich, Manga, wo ich dann auch mal immer vergleiche, wie denn die Fassungen da so sind. Also beide Serien, Death Note und auch Detective Conan, werden ja in Frankreich von Mangakana herausgebracht. Also ist auch ein größerer Verlag. Und ja, was natürlich nicht so schön ist an den französischen Bänden, ist natürlich dieses Cover, wo es natürlich wieder nur einen einfarbigen Hintergrund gibt, weil das Japanische anscheinend nicht übernommen werden darf. Da hat sich ja EMA auch was Neues ausgedacht auf jedem Band. Ach so, ja, bei uns sind ja die Cover immer anders als in Japan. Nur Conan sieht immer genauso aus, aber die Hintergrundbilder sind bei uns ja immer anders. Genau, der Conan sieht aber auch in Frankreich und allen anderen Sprachversionen, in denen ich den Manga bisher habe, immer gleich aus. Also den darf man wahrscheinlich übernehmen, aber den Rest dann wahrscheinlich nicht. So sieht das wahrscheinlich aus. Ja, denke ich auch, dass es so sein wird. Ich weiß auch nicht. Ich finde es fast ein bisschen blödsinnig, aber da wird es wohl irgendwelche ja, Copyright- oder Lizenzierungsprobleme geben oder was auch immer. Das war's dann auch schon mit meinen Erfahrungen aus Frankreich. Ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr es uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast auch auf iTunes abonniert, kommentiert und bewertet. Und ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Fotos von Beats. Ja, genau. Das sieht, finde ich, cool. So.